auf Koran und Sunna, oder Allah wird geben, dass wir auseinandergehen. Jeder macht Takfir über den anderen. Jeder wird den anderen Muqtadiya nennen, der andere wird den anderen Fasik nennen, der andere wird den anderen Kafir nennen. Alle gehen in verschiedene Richtungen. Bei wem konnte das nicht passieren? Bei den wahren Mu'minin, Khulafa Arba zum Beispiel, die ersten Halifen, konnte nicht passieren, dass sie sich, wenn etwas ausgebrochen ist, haben sie womit geheilt? Mit Koran und Sunna. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wenn ihr euch bei irgendeiner Sache uneinig seid, dann kehrt zurück zu Allah, zu seinen Propheten. Eine Frau will nach Sunna leben. Ja? Sie sagt zu ihrem Mann, okay, wir gehen zu diesem Mann. Er ist gelernt, er ist ein Daya oder Sheikh, er soll zwischen uns richten. Der Mann erlaubt das nicht. Weil er weiß, dass dieser Daya nach Koran und nach Sunna richten wird und das Gericht wird zu ihren Gunsten fallen. Und er sagt, nein, wir gehen nicht zu ihm. Ist er gerecht? Er ist ungerecht. Oder der Mann sagt, richtet zwischen uns. Ja? Und der Daya oder der Sheikh richtet und der Mann sagt, ich bin schon im Voraus bin ich zufrieden. Egal was du richtest. Egal ob es für mich ist oder gegen mich. Ich bin zufrieden. Ja? Am Ende, wenn das Urteil zu seinen Gunsten fällt, sagt die Frau, nein, ich will das nicht. Ich kann das nicht. Das ist Ungerechtigkeit. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Deswegen, Subhanallah. Meine lieben Brüder, so wird das nicht. 50 Punkte haben wir den ersten nicht einmal fertig. Alles, wir werden nächstes Mal inshallah ta'ala die Punkte nur lesen, inshallah ta'ala, dann, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, werden wir es erläutern. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله رب العالمين